Eindruck. Der Mensch als Geschichtenerzähler. Jeder Mensch hat seine Geschichte, die er am besten kennt. Sie trägt gewiss etwas an sich, was einzigartig und erzählenswert sein wird. Um innerhalb der eigenen Kreise Fuß zu fassen, ist es von Bedeutung gewesen, dass wir unsere Geschichte wiedergegeben haben. Dazu erprobe man sich im Alltag. Was man dabei erfahren wird, soll mehr sein als allein nur eine Reflexion von uns. Die Menschen hören zu und widmen sich uns dabei. Das bewegt etwas bei uns.